3C. Startup First Erstberatung, Kamala Singh. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Tanner mein Name, Lukas Tanner. Es geht um Folgendes. Ich möchte ein Startup gründen und hätte gern einige Informationen zu der Beratung, die Sie für Existenzgründer anbieten. Aber gern. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Mich würde interessieren, wie eine solche Beratung bei Ihnen abläuft. Wie lange sie zum Beispiel dauert und was sie kostet natürlich. Also bei uns läuft das so. Die Erstberatung ist kostenlos. Bei diesem Termin schauen wir uns erstmal gemeinsam an, ob Ihre Geschäftsidee gut und erfolgsversprechend ist und ob der Finanzierungsplan überzeugt. Und dann? Wenn wir der Meinung sind, dass sich die Gründung des Startups lohnt, dann machen wir einen zweiten Termin mit Ihnen für die eigentliche Gründungsberatung. Bei diesem Termin entwickeln wir einen konkreteren Projektplan für Ihre Gründung und planen die konkreten nächsten Schritte, wie zum Beispiel die Finanzierung. Das hört sich sehr gut an. Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Das kommt auf die Dauer der Beratung an. Wenn Sie allerdings arbeitssuchend sind, können Sie bei der Agentur für Arbeit einen sogenannten Vermittlungsgutschein beantragen. Mit diesem Gutschein ist auch die eigentliche Gründungsberatung bis zu 25 Stunden kostenlos. Entschuldigung, ich bin nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Ich brauche diesen Gutschein, damit die Gründungsberatung kostenlos ist? Nein, nein, nicht unbedingt. Wenn Sie keinen Gutschein haben, gibt es auch noch andere Stellen, die die Kosten für die Beratung übernehmen können. Dazu können wir Ihnen dann bei der Erstberatung alles Nähere erklären. Und wie gesagt, die Erstberatung ist immer kostenlos. Sie können also vorbeikommen, ohne ein Risiko einzugehen. Das klingt gut. In diesem Fall würde ich gern einen Termin vereinbaren. Könnten Sie mir dann noch sagen, wie ich das mache und welche Unterlagen ich zur Erstberatung mitbringen soll? Sie können online auf unserer Webseite einen Termin vereinbaren. Das wäre am einfachsten. Für die Erstberatung bräuchten wir dann Informationen zu Ihrer Produkt- oder Geschäftsidee, zum Beispiel ein Portfolio oder eine Präsentation und Ihren Finanzierungsplan. Der muss natürlich noch nicht fertig sein. Okay, gut. Also, ich habe mir jetzt notiert, Produktportfolio oder Präsentation und Finanzierungsplan. Richtig. Gut. Vielen Dank, Frau Singh, für die Auskunft. Das hat mir sehr geholfen. Dann einen schönen Tag noch und auf Wiederhören. Danke, Ihnen auch. Auf Wiederhören.